taatz@aol.com. Gerne senden wir Ihnen auch ein Probeexemplar. New Yorker Staatszeitung, P.O. Box 18508, Sarasota, Florida 34276. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Oyun kommt aus der Mongolei. Kennengelernt habe ich diese leise und freundliche Frau auf einem Straßenfest in Deutschland. Der feine Wollstoff des von ihr importierten Kaschmirs war mir erst aufgefallen, aber auch das Muster der Verzierung. Es sah ein wenig nach China aus, aber war feiner und gleichzeitig sehr schlicht. Ihr Mann, der heute mit Flüchtlingen arbeitet und ihnen Deutsch beibringt, machte mich auf Oyun aufmerksam und gab mir Broschüren zu ihrer Folklorekunst, dem Kaschmir-Design und lobte ihren Gesang fast mehr als das, was aus ihrem Land nach Deutschland importiert wird, nämlich dieses Kaschmir. Ohne Frage war beim Kennenlernen auch mein Eindruck, dass diese Frau, die bereits ein volles Studium in der Mongolei absolviert hatte und nun wieder Bauingenieurin als Studium noch einmal im neuen Land, nämlich Deutschland, absolvieren muss, der interessanteste Teil dieses Standes auf dem Fest darstellte. Auch ich war sofort von ihrer liebensvollen und liebenswürdigen Art und dem Willen, mir jede Information und weitere Verbindungen zu ihrem Land zu vermitteln, angetan. Selbstlosigkeit ist selten, Hilfsbereitschaft unbezahlbar. Und so verabredeten wir uns zum Gespräch. Sie lud mich zu sich nach Hause ein, sie kochte Tee und bot schönstes Selbstgebackenes an. Und als zwei ihrer Schüler, sie lehrt und betreut Jugendsport, als Geschenk ein Spielzeug für ihre Tochter brachten, konnte sie sich nur durch eine Einladung in ihr Haus bedanken. Diese Großzügigkeit widerfährt allen, die Oyun kennenlernen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass sie uns ihre Zeit gewidmet hat. Denn ihre Pläne sind groß und mit ihrer ruhigen Art wird sie es sicherlich schaffen, weiterhin Schritt um Schritt an ihr Ziel zu gelangen. Hören Sie am Ende der Sendung noch ein Lied von der CD, die Oyun mit Hilfe ihres Mannes produziert hat, mit Unterstützung. Auch ihm sei es gedankt, dass er mich auf Oyun aufmerksam gemacht hat. Eine absolute Bereicherung, das werden Sie sehen, auch für Sie alle. Oyun ist mit ihrem Folklore-Programm und dem Importgeschäft von mongolischen Kaschmir-Produkten in Deutschland angekommen. Dies auch durch die Wiesbadener Berufswege für Frauen-Initiative. Hilfe zur Selbstständigkeit, wo Sprache und Kultur ein Angestelltenverhältnis erschweren. Bravo Wiesbaden und bravo Oyun, denn sie ist jetzt hier sehr, sehr weit gekommen und wir wünschen ihr für ihr weiteres Studium alles, alles Gute. Ich darf Sie jetzt zu unserem Gespräch einladen mit Oyun Schmaus in Wiesbaden. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, und ich sitze an einem Tisch in Deutschland, aber mit einer Dame von weit, weit her, von weit, weit weg, und zwar Oyun Schmaus, aber der Mädchenname wird dann sagen, wo sie herkommen, beziehungsweise der wird uns sagen, dass es ein Land ist, das wir vielleicht noch nicht kennen. Wie heißt dein Mädchenname? Wie heißt du mit Mädchennamen? Mein Mädchenname ist Dimberel Sambo. Und das könnte von allen möglichen Ländern stammen. Und wo kommst du her? Ich komme aus der Mongolei. Mhm. Ja. Und du bist aber in der Gobi-Wüste bist du groß geworden, nicht? Ja, ich bin dort geboren. Ja, und aber in der Stadt groß geworden. Also wir stellen uns die Mongolei immer als das Land vor, ohne Städte, aber es gibt da auch Städte. Hm. Und das heißt, wenn wir sagen Mongolei und Land, dann denken wir immer an diese schönen großen Zelte, diese Yurts. Aber du bist nicht in so einem Zelt groß geworden. Schade, gell? Naja, aber man kann ja auch in die Wüste fahren und das tut ja auch, nicht? Ja, das ist sehr schön. Immer wieder fahren. Ja. Macht mich richtig Spaß. Ja. Und wann war das letzte Mal, dass du in der Mongolei warst? Du hast noch eine Mutter dort, dein Vater ist gestorben, aber... Ich war im April in diesem Jahr. Aha, also wir sind 2019 jetzt, im Jahr 2019. Und da warst du mit Mann und Kindern oder nur alleine? Nee, ich bin alleine geflogen, mit meiner Mama besuchen. Ja, natürlich, das machen wir alle. Ich hab das auch. Du bist mit der Kultur groß geworden und wenn man diese Kultur in sich hat, dann in deinem Falle ist das auch mit Gesang. Die Kultur, die Folklore der Mongolei heißt nicht, dass man auf dem Land groß werden muss, sondern dass man sich mit dieser Kultur beschäftigt. Singt deine Mutter auch? Ja, meine Mutter singt unglaublich gut. Oh, hallo. Ja, schön. Und dein Vater, hat der auch gesungen oder ist das eine Frauensache? Ja, natürlich singen die Männer, aber mein Vater ist nicht geborener Sänger. Aber besser Gedichte lesen. Das ist so schön gelesen. Hat er, ja, wunderschön. Hast du Aufnahmen davon gemacht oder hast du sie nicht mehr? Ich kann nachlesen. Ah ja, ja, also diese Gedichte, die er hat sie geschrieben oder er hat sie gelesen nur, ja? Er hat geschrieben ein paar Gedichte, aber liest auch nach von den großen Dichtern. Ja, wunderbar. Kannst du Dichter da nennen, die er gelesen hat? Gibt es da spezielle aus deiner Kultur? Ja, mongolische Gedichte sind meistens über Land und auch die Natur. Oder über Mutter. Ja, und Vater, denn du hast jetzt zwei hier, die dir auch vertont sind. Ja, das ist interessant. Und, aber wie bist du von dort nach hier gekommen, nach Deutschland? Und das ist eine ganz lange Geschichte, denn du hast ja in der Mongolei, warst du eine Studentin. Und hast dort einen ganzen Studiengang gemacht mit Geologie, mit Bauwesen, auch schon dort? Mhm. Ja. Beide studiert. Ich habe beiden Diplom. Ja, Ingenieur. Von dort, genau. Und dann kommt man in ein anderes Land und das passiert ja vielen Auswanderern, dass man dann das nicht anerkannt bekommt. Das heißt, man muss im neuen Land noch einmal studieren. Ja. Ja. Und das machst du jetzt immer noch. Aber in der Zwischenzeit sind zwei Töchter, die auch selber schon mit Musik was zu tun haben. Die eine Tochter ist Musiklehrerin, Klavier spielt sie, ja. Und hat aber mehr die mongolische Ideen oder was hat sie, macht sie jetzt mehr westliche Musik? Sie spielt nur Klassik. Sie spielt Klassik. Und das hat sie auch schon in der Mongolei, auch studiert. Mhm. Ja. Und die andere Tochter ist jetzt ein Teenager noch. Ja. Eine sehr sicher ganz normaler Teenager in Deutschland. Da hat man da schon Interesse an dem Mutter, an der Folklore, an dem Gesang oder nicht so? Nee, so, ich glaube nicht. Hat sie nicht, nein. Das ist dann wieder in dieser Kultur groß werden. Mhm. Aber sie hört natürlich, wenn du singst. Oh, sie gerne. Ja, und du machst das auch noch weiter. Und ich sehe, also wir haben uns kennengelernt auf einem Markt, wo du mit mongolischem Kaschmir gestanden hast. Also das ist ja, Wolle kommt auch aus dem Land. Meinem Land. Deinem Land. Und da gehst du auch hin und kaufst es ein und bringst es hierher. Ja, direkt im Porten. Also das ist auch eine interessante Sache, denn die Menschen, ich habe eine Jacke gesehen, die mir asiatisch vorkam, aber sie war nicht typisch für irgendein Land, was ich kannte. Und das ist natürlich in der Mongolei, es sind andere Symbole, andere Verzierungen vielleicht auch als woanders. Das ist das typisch mongolische Alltagskleider oder Kimono, sagt man. Ja, Kimono, ja. Die ziehen, das ist ganz einfach, anziehen. Und stört gar nichts, die ja, sind also sehr gerade Schnitte und sehr einfach, sich darin zu bewegen. Und sie müssen warm sein. Was hast du mir erzählt, wie kalt es wird im Winter? Der Winter ist bis zum minus 50. 50. Aha, 50, also nicht 15. Ja, genau, das müssen wir jetzt dazu sagen. Nicht? Mhm. Und es ist also, viele Monate des Jahres ist es Schnee. Ja. Es liegt Schnee und bleibt auch liegen. Bis zum 8 Monate lang gibt es Winter. Ja, Winter. Und ist da Kaschmir genug oder muss man da 10 Lagen anziehen? Was machen die Leute, um sich warm zu halten? Ich habe genug da, das ist sogar die Wollsachen. Ja, also man braucht Wollsachen für das. Wir haben, das Einwohner ist in der ganzen Mongolei ungefähr circa 3 Millionen Leute, Menschen. Ja. Die Tiere sind über 90 Millionen. Ja, die braucht man auch, die Wolle vor allem nicht. Ja. Und die müssen wir ja immer wieder ausziehen, die armen Tiere. Die müssen ja immer wieder ihre Wolle abgeben. Ja, ja. Und ich weiß nicht, also wenn die Menschen auf dem Lande wohnen, dann brauchen sie diese Tiere zum Überleben. Ja. Und was ich von der Mongolei zuerst einmal erfuhr, war diese Geschichte mit dem Kamel, das also nicht trinken wollte von seiner Mama und es brauchte jemanden, der diesem Kamel etwas vorgespielt hat und vorgesungen hat, glaube ich. War der Gesang, der das Tier beruhigt hat? Ja, ich kann auch singen. Probiere ich erstmal, ja? Ja. Zum Beispiel für die Kamel sagt er immer. Ja. Hos, hos, hos, hos, hos, so weiter. Und dann wird das Kamel beruhigt. Mhm. Es ist eine Sache des Gemütes dieses Tieres, dass ja. es dann auch wieder weiter gut als mit dem Menschen lebt. Aber das kann nicht jeder. Nicht kann ich nicht jeder, ja. Nein, muss man, dass das die Seele springen dann für die ja. Tiere und Tiere hört, dass er die Menschen diese Stimme, ja. dann kommt die, wie sagt man, oder weint und so. Dann, ja, man sagt das Weinen, ja, dann also es wird berührt von diesem Gesang. Ja. Genau. Und das war ein ganzer Film über also ein Babykamel, was nicht weiter trinken konnte. Und es ist wichtig, dass dieses Tier überlebt für die Menschen, die mit dem Tier leben müssen. und überleben müssen. Das ist interessant. Und solche Lieder kommen die auch in deinen Folklore-Programmen vor, wenn du jetzt Folklore-Programme machst. Ich sehe, du machst, bist verfügbar für Geburtstagsfeiern und Kulturveranstaltungen. Es gibt, wir haben auch gesagt, eine mongolische Vereinigung in einem Vorort von Wiesbaden zum Beispiel. Es gibt sie sicher woanders auch in Deutschland. Aber es gibt nicht so sehr viele Mongolen hier, nein. Also die Auswanderung von Mongolen nach speziell Hessen oder so, da gibt es da Statistiken? Weiß man, wie viele Leute aus der Mongolei kommen? Ich glaube, ich habe gehört, dass es ca. 2000 bis zum 5000 Mongolen in ganz Deutschland gibt. Das ist aber ganz Deutschland. Also so viel ist das nicht. Und deswegen fehlt manchmal auch der Ansprechpartner, besonders in der Zeit, wo es noch kein Skype gab oder WhatsApp oder all diese wunderbaren technischen Dinge. Und da muss man dann eine andere Sprache lernen und das war dann für dich Deutsch. Und du hast aber auch einen deutschen Mann, der ist Lehrer und interessanterweise befasst er sich jetzt mit Menschen, die auch alle Deutsch lernen wollen, jetzt mit den Flüchtlingen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber interessant ist eben, dass als er dich kennengelernt hatte, ihr in einem dritten Land war und er gehofft, er hat gehofft, dass du Französisch kannst, aber das war auch nicht. Nein. Ja, also ihr habt euch in Frankreich in Paris kennengelernt und vor einigen Jahren, vor über 16 Jahren, ne? Ja. Das ist schon lange her. Und da hast du ausgesehen wie ein sehr kleines Mädchen, ein sehr junges Mädchen mit Zöpfen. Und da warst du, man weiß immer nicht, wie alt jemand ist. Und das, da hat er sich, hat er vielleicht gedacht, dass er eine Schülerin trifft. Ja. Ja, weil du sehr, sehr jung ausgesehen hast. Aber du warst schon an die 30, nicht? Ja, also interessant. Wenn wir jetzt über deine Ausbildung reden, dann hast du jetzt hier Bauingenieurwesen weitergemacht. Mhm. Aber diesen Import, Export, diese Idee oder Import von Mongolen, ist das eine neue Idee gewesen? Ist das etwas, was du schon lange machst? Ja, ich seit 10 Jahren nicht mache. Mhm. Und das wie ist bist das du auf diese Idee gekommen? Durch die Arbeitsamt. Durchs Arbeitsamt, ja. Ja, aha. Arbeitsamt hat gesagt, dass können wir Ihnen helfen. Aha. Können wir Ihnen helfen, ja. Das ist eine gute Frage. Und? Ja, dann mein Mann sagt auch, nee, meine Frau ist studiert in Bauingenieurin und Geologin. Und, na und? Wir haben kein Interesse dafür, dass wir können Sie auch das selbstständig machen, irgendwas. Ah, okay, also ein Geschäft beginnen, ja. Und da habt ihr überlegt? Ja, dann, wir haben überlegt, dann was machen wir, weiß ich nicht. Ich habe mein Leben nie eine Verkäuferin oder etwas. Ja. Also ein Geschäft. Geschäfte führen, habe ich nie gedacht. Aber dann, hier gibt es eine Berufswege für Frauen. Ja. Aha. Die Arbeitsamt mich dort geschickt. Okay, und die haben dir dann Ideen gesagt, dann können sie auch aus der Mongolei etwas bringen, verkaufen, dann wir helfen ihnen. Mhm. Dann ich habe einen Gründerkurs. Also einen Geschäftsgründungskurs gemacht. Das ist immer wichtig, dass man das weiß, ja. Mhm. Und das ist unter Künstlern auch eine Sache, die also man wissen muss. Mhm. Man kann malen, man kann kreieren, selber etwas machen und man muss aber dann trotzdem den Geschäftsweg wissen. Mhm. Und das ist natürlich sehr schön, dass man gerade Frauen in diesem Fall dann unterstützt. Mhm. Und das hat sehr geholfen, dieser Kurs. Ja, sehr, sehr gut geholfen. Mhm. Wir sind fast 3 Monate lang, jeden Morgen. Ja, habt ihr das alles studiert und gelernt. Und dann bist du Richtung Mongolei und hast gesagt, mal gucken, was es da gibt. Ja. Ja. Aber das nur einzige Sachen ist der Kaschmir bringen und so, habe ich gedacht. Aber alles gut geklappt, das bis sehr heute. Schön. Und dann haben wir uns auf einem Kunstmarkt gesehen, also da hast du auch einen Stand gehabt. Und es gibt eine Webseite, die werden wir auch noch angeben. Und man kann also wunderschönen Kaschmir und auch diese sehr schönen geschnittenen, diese Jacke war sehr, sehr hübsch. Und das bringst du als Kleidungsstück oder als Schal oder wie sieht das aus, was dann kommt aus der Mongolei? Stoff oder auch schon fertige Waren? Fertige Sachen. Also fertige Sachen. Mhm. Der Schal, Stoller, mhm. Pullover mhm. oder Jacke, Wollsocken. Wollsocken, sehr schön. Und Schuhen. Auch Schuhe, ja, interessant. Selbstgemacht. Aus was? Aus Leder oder aus Stoff? Aus Pilz, handgepilzte Hausschuhe. Da. Schön. Mhm. Na, also das hört sich schön warm an. Ja. Gerade in der warmen Jahreszeit, wo wir jetzt reden, ich hoffe, dass wir es dann zu einer Zeit bringen, wo die Leute wieder Lust haben auf kalt, wenn es wieder kalt ist, im warmen Sommer und sich unterhalten. So, und jetzt wollten wir nochmal zurück und zwar schauen wir uns gleich mal, unterhalten wir uns über diese wunderbaren Lieder, denn du hast ja auch quasi ein Folklore-Geschäft, wenn man so will, also nicht nur ein Verkaufsgeschäft für Kaschmir, sondern eben auch eines, wo deine Stimme zur Geltung kommt. Und das ist auch, war das eine gemeinsame Idee von deinem Mann und dir oder war das deine Idee? Das ist anfangen mein Manns Idee. Ja. Das ist die langweilig, dann machst du mal dann ein Lied singen. Ja, und weil du so schön singst, das wusste er, ja. Und diese interessanten Lieder, die habt ihr sogar aufgenommen, aber eine CD, die heißt Meine zwei Sterne. Und da sind also 12 wunderschöne Lieder, die man sich anhören kann. Und wir sitzen mit Ojun Schmaus, wer sich da zwischendurch mal ein bisschen vorgespult hat oder so. Bei uns ist es immer so die Möglichkeit, dass man auch mal reinhört, aber wir wollen ja, dass ihr das alle hört. Am Mikrofon natürlich Susanne Nielsen. Und hier im Kulturspiegel mit einer waschechten mongolischen, wunderbaren Sängerin mit einer schönen Stimme. Das wäre ja verloren gegangen, wenn wir jetzt nur an eine Bauingenieurin appellieren und an eine Importeurin von Kaschmir. Alles das bist du, aber ich finde gerade der Gesang ist das, was einen verbindet. Musik ist etwas, was alle Menschen verbindet. Mhm. Und du hast auch... machst ab und zu etwas mit einer anderen Dame, und zwar der Katharina Jeschke, die Gedichte vorträgt. Und das habt ihr also auch mindestens einmal im Jahr, macht ihr das? Ja. Und das heißt jetzt zwischen den Zeilen Poesie trifft mongolische Lieder. Das muss ja jeden neugierig machen. Also da möchte man dann dabei sein. Und vor allem, wenn der Eintritt frei ist, also das ist auch noch schön. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man sagt, das ist Kultur Westend war jetzt eins der Projekte. Also die Stadt selber hilft einem auch, sich und seine Kultur den anderen zu bringen. Mongolische Chansons finde ich ein bisschen, ich finde Lieder schöner, das Wort, als Chansons. Aber du bist eben auch Malerin und alles Mögliche. Also es ist, hier habe ich auch ein wunderschönes Bild von dir gemalt, sehr abstrakt. Und trotzdem sieht man Mutter, Großmutter, Mutter, Kind, ja, oder? Oder Frauen aller Altersgruppen. Das ist jetzt der Papa und Mama. Ach, das ist der Kind. Papa. Der Papa hat grüne Haare, den hatte ich also nicht erkannt. Aber es könnten auch 3 Frauen sein. Es gibt ja auch alle möglichen Generationen. Ja. Also man kann es interpretieren, wie man möchte. Interessant wäre, wenn wir uns jetzt diese beiden Lieder mal anhören vielleicht. Mhm. Und zwar das eine hast du, brauchst du das auf Deutsch, ja? Ich gucke es mal auf Deutsch. Ich lese es mal gerade vor und dann sagst du mir, dann singst du es mir vielleicht. Das sind beides Lieder auf Eltern und das ist sehr wichtig in der mongolischen Kultur. Sehr. Ja. Sehr, sehr richtig. Und sag mir warum. Warum ist die Mutter und der Vater, warum sind die so wichtig? Das ist uns, zum Beispiel meine Mutter sagt da immer, ich habe keine Erbe für euch. Dann besser, das ist meine Seele und meine diese Liebe. Mhm. Dafür, meine Mutter kriegt unsere auch eure die Liebe zurück. Auch zurück, ja. Ja. Und vor allem eure Achtung, die mhm. ihr vorher habt. Das ist eigentlich ein viel wichtigeres Vermächtnis als etwas, was materiell ist, was man nicht mit sich nehmen kann. Und in einem Volk, was eigentlich sehr mobil ist. Denn also ich glaube, ursprünglich Städte nicht so wichtig wie umherziehen und Landschaft bewohnen. Mhm. Daher auch diese Jurten, diese Zelte, die man eben auch abbrechen kann und man kann weiterziehen, ja, wenn das Land nicht das gibt, was es braucht. Ja. Aber die Eltern sind natürlich diejenigen, die einen beschützen, die einen. Und hier hat dein Mann, wie heißt dein Mann? Edwin Schmaus auch. Ja. Du hast seinen Namen angenommen und sag mir doch mal deinen schönen Mädchennamen, der ist so schön lang. Dimbril Sambo. Ja, Dimbril Sambo. Also ich kann es auch einmal sagen und dann ist er sehr lang. Also dieses Lied, dieses erste heißt Mutter, du bist die Beste. Und du hast mir vorhin erzählt, wenn du mit deinen Kindern sprichst und du sprichst Mongolisch, dann sind die mongolischen Zeilen kürzer, die Sätze sind kürzer und du sagst einfach nimm und nicht nimm den Teller, wie wir im Deutschen sagen. Und dann sind deine Kinder eher amüsiert und sagen, das ist zu kurz. Ja, aber es ist die andere Kultur und vielleicht macht man in einem Land, wo nicht viel ist, auch weniger Worte. Ja, also diese Worte sind jedenfalls wichtig und sie sind kurz, aber sie sind, wie gesagt, wichtig. Im Wiegenstand duftete meine Haut nach Muttermilch. Meine Mutter wiegte mich sanft und sang das Lied der Wiege. Ruhig kam ich zum Träumen. Lieb warst du zu mir, wenn ich es brauchte, und streng, wenn ich keine Grenzen kannte, meine Mutter. Ja, kann ich singen. Ja. Sunioner shing sing sevdahta vahademen doni saha ekshi von Ferne. Man denkt an ein anderes Land und man denkt an eine ganz liebe Mutter. Ja, sehr, sehr schön. Und ich bin sicher, dass das auch rüberkommt. Das sagen auch sicher andere. Ja? Wunderbar. Wenn du diese Lieder singst, woran denkst du? Wenn ich zum Beispiel ein Mutterlied singe, dann ist natürlich über meine Mutter denkt, dass sie da sitzt und das und alles, das, was dir meine Mama macht, ich sehe alles. Und sie hat in ihrem Leben viel gearbeitet und ja. Und sicher auch für dieses, dass du in anderen Städten und überall studiert hast. Mhm. Und jetzt ist sie natürlich ein bisschen traurig wahrscheinlich, weil du jetzt hier bist und sie dort. Ja. Natürlich. Kommt sie mal auch nach Deutschland oder nicht? Ja, ab und zu. Mhm. Wenn ich das leider sehr kommt. Aber letztes Jahr war sehr krank geworden. Hier oder dort? Nein, in der Mongolei. Dann jetzt Ich glaube nicht, kann nicht kommen. Naja, man wird älter und wir haben alle das Problem, dass wir dann zu den Eltern fahren und nicht die Eltern zu uns. Die Stadt, wo du groß geworden bist, große Stadt, wie viele Leute? Ja, das ist die Hauptstadt in Mongolei. Okay, wie heißt die? Ulaanbaatar. Ich glaube 2 Millionen Leute. Ja, also riesig große Stadt, ja. Hat man denn überhaupt noch das Bedürfnis, aus der Stadt zu gehen in die Landschaft, oder ist die Stadt wichtiger für einen, wenn man dort groß wird? Für mich ist es immer Sehnsucht, dass es nach Land. Ich möchte unbedingt die Sachen anschauen, wo die Bilder stehen, auf dem Bilder stehen. Ja. Die ganzen Tiere anschauen und so. In Lambert gibt das doch gar nicht. Natürlich, in der Großstadt hat man das nicht, ja. Und ist das allgemein, fährt man dann aufs Land mit der Familie, oder wie gestaltet sich Reisen in der Mongolei? Ja, das ist unbedingt nicht Reisen wie hier nicht. Das ist, wenn Ferien kommt, dann alle Familie mit dem Zug oder mit dem Bus, mit dem Auto, das ist direkt irgendwas eine Verwandte landen. Verwandte auf dem Land. Also man bleibt dann aber auch bei Leuten, die schon ein Haus haben. Ja, oder? Also Hotels, das nein. Ist nicht so nein. Das ist also ja, Hotels gibt es natürlich, aber ich habe nie mein Leben, meine Eltern, in Hotel gelebt. Nein, also man fährt dann zu denen. Fährt dann direkt bei einem Verwandten, die wohnen da in Gär. Dann in dieselbe ungefähr 8, 7 über 10 Leute leben, dann wir dazu kommen, dann alle auf dem Boden schlafen. Auf dem Boden. Und gekocht wird draußen oder drinnen? Ja, wenn Zelt Sommer ist, dann immer draußen kocht das. Also im Winter fahrt ihr da auch hin? Nein. Ich möchte mal gucken, wo es noch ein bisschen kälter ist. Gibt es ja. Aber können nicht die Autos fahren? Ja. Zu viele Schnelle. Also es reicht dann im Sommer. Also die Reisen finden im Sommer statt. Ja, Sommer ist 3 Monate lange Ferien. Ach, sind Ferien. Also zu der Zeit eigentlich, wo das schönste Wetter ist. Ja. Ja, ja, sonst kann man Zeit in der Schule verbringen und in der Arbeit, das ist richtig. Wie ist es mit traditioneller Kleidung? Wird das mehr auf dem Land getragen oder auch in der Stadt? Wenn Menschen alle tragen, aber wie die im Bild seht, so nicht. Also das ganz normale Materialien. Ja, also aber ich meine jetzt, wenn man jetzt dieses ganz traditionelle, was du hier im Bild hast, einen roten, du hast gesagt Kimono, nennst du ihn, ja, dann würde man das zu speziellen Anlässen machen wahrscheinlich. Das ist aber, ich denke aber, wenn wir jetzt ein paar hundert Jahre zurückgehen, dass alle Leute für jede Gelegenheit etwas haben, was auch vielleicht heute modisch beeinflusst wird. Heute tragen die Teenager Jeans in der Mongolei auch wie alle anderen? Alle anderen, also ja. Also es ist nichts von dieser Kleidung mehr übrig. Aber die haben alle. Die haben alle eine? Alle eine. Und heiraten darin? Ich habe gesehen, dein Mann hatte auch ein etwas asiatisches an. Ja, wenn heiratet, wie die europäischen Leute auch kleiden, manchen Paar. Wollen ein weißes Hochzeitskleid. Ja, dann Männer, die mit Anzug oder so, aber meistens mit dem traditionellen. Eigentlich auf Mongolisch nicht Kimono, sondern Del. Del, okay, das ist gewöhnungsbedürftig, dass, wenn man das die Sprache nicht kann. Genau, denn du hast es mir eben, ich nenne es, wie du es nennst, also okay. Das ist sehr schön, und wir haben hier, sind das Gebetsrollen? Ja. Und es ist also, Buddhismus ist groß nicht nur Tibet, sondern eben auch in der Mongolei. In der Mongolei, ja. Buddhismus mit schamanistisch, ein bisschen mehr schamanistisch. Okay. Und allgemein, die Mongolei ist mehr buddhistisch als andere Religionen. Ja. Aber es gibt sicher auch noch andere Religionen, oder nicht so? Nein. Doch, ich glaube. Aber in diesen Städten wird ja auch eine multikulturelle Gesellschaft sein. Gibt es Deutsche in der Mongolei, die da wohnen? Ja. Viele habe ich gesehen. Ja, auch getroffen. Das ist ja ganz ja. schön, wenn man, du siehst nun mongolisch aus und triffst dann auf einen Deutschen und freut er sich, wenn er Ansprache bekommt und sagt, ja, natürlich. Hallo, hallo. Sprechen Sie Deutsch? Oh, wie? Wo leben Sie in Deutschland? Das ist eigentlich schön. Aber du hast mir auch erklärt, wenn du, also du bist mal, wo war das in China? Bist du gereist und warst etwas verzweifelt, weil du ja nun asiatisch aussiehst und hast nach jemandem gesucht, der Deutsch kann. Ja. Weil das mit dem Mongolisch, das konnten die Chinesen auch nicht. Und dann, wie findet man etwas, wenn man nach dem Weg fragen möchte? Am besten, man nimmt sein Handy mit und übersetzt, egal in welche Sprache. Ja, das ist das Beste. Also mir ist es passiert, dass ich einem Fahrradfahrer begegnet bin in Amerika und ich suchte nach etwas und meine Navigationssystem hat mich völlig falsch geführt. Und der junge Mann auf dem Fahrrad war Chinese und der hatte ein Handy und hat mir das dann gezeigt. Also wir haben beide nach der Adresse geguckt und er hatte aber lauter chinesische Schriftzeichen. Oh, in seinem Handy und hat mir das immer gezeigt. Da habe ich gesagt, also das tut mir jetzt leid, das kann ich jetzt auch nicht. Und er konnte nicht genug Englisch. Und da haben wir uns geeinigt auf Arabisch. Und zwar, weil die Zahlen, die wir alle schreiben, ja, gleiche, sind Arabisch. Und wir haben uns quasi auf eine dritte, das sind ja arabische Zahlen. Also die Zahl ist nicht römisch, sondern arabisch. Hm. Und deshalb hat er und ich, wir konnten uns einigen auf die Zahl der, also es waren dann die so und so viel der Avenue und die so und so viel Straße. Und da konnten wir gucken, da haben die chinesischen Schriftzeichen nicht gebraucht und wir haben auch kein Deutsch oder Englisch gebraucht. Wir haben nur einfach die Nummern gebraucht. Und wie gesagt, das war jetzt eine Sprache, aus der die Zahlen kommen, die ja nicht unsere ist. Aber sie ist gebräuchlich. Also manchmal kann man sich auch so verständigen, global verständigen. Worin ist der Unterschied zwischen der Hymne an den Vater und der Hymne an die Mutter? Das erste Wort in dem Lied an den Vater steht hier gerecht. Ist der Vater strenger in der Mongolei als die Mutter? Vater sind strenger. Nein, Vater sind, wenn ich Falsches mache, dann Vater sagt gar nichts. Guck das richtig, dann wenn ich sehe die Augen, dann ich bin falsch gemacht. Ich habe was Falsches gemacht, ja. Also der Vater ist streng mit Blicken, aber nicht mit Taten. Also es geht hier nicht um dich bestrafen, sondern einfach dich aufmerksam zu machen, dass das, was du gemacht hast, nicht okay ist. Ja, aber die Mütter sind direkt schreit. Die Vater sind innere zurückhaltend und auch innere wütend, aber es zeigt gar nichts. Aha. Dann denkt, das ist alle Angst von Vater, ja. Aber alle haben keine Angst, dass dir von Mutter. Ja, weil die Mutter eben gleich ihre Emotionen überall sagt. Dein Vater war Lokomotivführer und das ist ein interessanter Beruf. Und ich habe gefragt, hat er dich denn mitgenommen? Mhm. Und wie war das? Bist du gereist mit deinem Vater? Ist er weit gefahren? Ja, das ist Mongolei in der Mongolei, die Eisenbahn, nur quer von Norden bis zum Süden. Okay. Dann ist die Ulaanbaatar ist genau in der Mitte, dann von der Mitte bis zum, wo ich geboren bin, dann gefahren. Ah, und wo bist du geboren? In der Wüste? Das ist in der Wüste Gobi. Die heißt das Dorngowemak. Dorngowemak ist, das heißt Ost-Gobi. Mhm. Und dann bist du geboren? Dort bin ich geboren, aber war sehr schön. Das ist nur Steppe, leeres Steppe. Und Tiere aber auch. Ja, gesagt. Tiere sind das, die wilden Tiere. Mhm. Und wild ist ein Kamel oder ist das ein Haustier? Was ist das, ist das wilde Tier in der Wilde Tiere ist, dass die, wie die Schafe, wie heißt das auf Deutsch? Das weiß ich nicht mehr. Die Wischhaf ist kleiner. Das Hand, aber. Also Jaks sind das nicht. Ne? Nein, das ist Wischhaf, aber das ist ganz klein. Aha, aber sehr schnell. Sehr schnelle kleine Schafe. Aber die sind jetzt tausenden Stück. Das ist, ja, das ist besonders hübsch. Das sieht aus wie kleine Wolken wahrscheinlich. Ja, die weiße Farbe, wie heißt. Oh, ich habe vergessen. Aber das macht nichts. Mhm. Jedenfalls sind es Schafe oder schafähnliche Tiere, wie wir das mal nachschauen. Und die waren in dem kleinen Dorf, wo du geboren bist. Mhm. Ja. Das ist so viele unterwegs, dann kannst du alles anschauen. Und da fährst du auch immer mal wieder hin, ja? Mit der Mutter oder alleine? Mit Mutter, ja. Mit der Mutter, ja. Und sie hat noch Verwandte in diesem Dorf. Das ist eure, eure Zeltgemeinschaft, wenn du da Aber heutige Zeit alles möglich, da Gaststätten, das überall. Ja. Danach kann man besuchen, dann dort übernachten kann und alles möglich. Das ist schön. Mhm. Da muss man dann auch mit allen fremden Leuten dann, also für uns dann fremd, da geht man dann und man schläft in der Gemeinschaft. Oder selbst alleine ein Gerd, wenn bezahlen kann. Ja, also es ist schöner mit vielen Menschen, wenn es auch preiswerter ist. Ja, dann wollen wir das hoffen. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses schöne Gespräch. Sehr gerne. Und wenn wir Zeit haben, dann werden wir noch das Lied hintanschicken und schauen. Ansonsten darf ich sagen, wir waren hier im Gespräch mit Ojen Schmaus und sehr, sehr nett, dass wir uns hier getroffen haben in Wiesbaden 2019. Und da gibt es wunderbare Lieder, die man immer mal hören kann von ihr, immer mal in der Webseite nachschauen und auch nach Kaschmir aus Mongolien. Wer hätte das gedacht? Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank auch Ihnen. Und tschüss, ciao, bye bye. Und wie gesagt, es könnte jetzt noch ein Lied kommen. Mal schauen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com.